Kundgabe 3660. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.01.1946. Kraft des Glaubens. Hilfe in jeder Not. In jeglicher Not dürfet ihr mich um Hilfe angehen, wenngleich euch die Erfüllung eurer Bitte unmöglich dünkt. Dann erst werdet ihr die Kraft des Glaubens erkennen, so auch diese Not behoben wird, durch wunderbare Lenkung in meinem Willen. Was euch unmöglich erscheint, bewältigt meine Macht und meine Liebe. So ihr mir durch euer Gebet einen starken Glauben zeiget, so ihr euch mir anvertraut in voller Zuversicht. Darum flüchtet mit allen euren Nöten zu mir, traget sie mir vor, entäußert euch eurer Sorgen und Befürchtungen und rufet mich um Hilfe an. Und ich lasse euch wahrlich nicht vergeblich rufen. So tiefer Glaube aus eurem Gebet spricht und ihr in Ergebung meiner Hilfe harret. Und darum brauchet ihr nichts mehr zu fürchten, so wie ihr fest glaubet. Der tiefgläubige Mensch ist mein auf ewig. Er gehört meiner Kirche an. Er zählt zu jenen, die ich nimmermehr verlasse. Zu den meinen, die darum auch immer meinen Schutz genießen. Doch ich sende nun eurer Mitmenschen willen und auch euch selbst zur Glaubensprobe immer wieder irdische Nöte über euch, auf dass ihr euch bewähren sollet, auf dass die Mitmenschen zu mir finden und durch euch den Beweis der Kraft des Glaubens finden sollen, auf dass auch sie glauben lernen und ihre geistige Not dadurch verringert wird. Und wenngleich sich alles abwickelt meinem Plan von Ewigkeit entsprechend, braucht doch der gläubige Mensch nichts zu fürchten. Denn meine Führung ist wunderbar. Meine Macht ist übergroß. Und meine Liebe findet stets einen Ausweg aus jeglicher Not für die meinen. Was also unumgänglich notwendig ist für die gesamte Menschheit, was von ihr als Not und Elend angesehen wird, kann völlig eindruckslos an dem vorübergehen, der mir voll vertraut. Er braucht nicht davon berührt zu werden, wenngleich er mitten in einem Geschehen steht, das als unheilvoll von der gesamten Menschheit erkannt wird. Denn er geht an meiner Hand, und diese führet ihn sicher und unbeschadet hindurch. Mit einem festen Glauben vermöget ihr, alles zu bannen. Und weder Menschen noch geistige Kräfte können euch schaden, so ihr im festen Glauben zu mir flüchtet, euch mir anvertraut und euch mir und meiner Gnade bedingungslos überlasset. Ich aber weiß um die Tiefe des Glaubens eines jeden Einzelnen, und seinem Glauben gemäß gestaltet sich auch sein Lebensschicksal. Doch die Seele muss, um sich zu vervollkommnen, ringen um diesen starken Glauben. Er kann ihr nicht gegeben werden, ohne ihr Zutun, ohne ihr Streben und inniges Gebet. Wer aber ringet um tiefen, unerschütterlichen Glauben, der wird ihn auch erlangen. Denn sein Gebet gilt geistigem Gut und bleibt nicht unerhört. Und darum treten immer wieder Geschehnisse an ihn heran, die sein Gebet inniger werden lassen sollen, das der Stärkung des Glaubens gilt. Und darum dürfet ihr mit allen euren Nöten zu mir kommen und mich bitten um Abwendung oder Hilfe. Und ich werde euch wahrlich nicht enttäuschen. Ich werde immer bereit sein zur Hilfe, auf dass ihr mich, meine Liebe und Allmacht, erkennen lernet und euer Glaube immer tiefer wird, bis ihr völlig sorglos durch euer Erdenleben gehet, weil ihr um die Kraft des Glaubens wisset und mir alle Zeit vertraut. Amen.